Erster wisst ihr nicht, Brüder? Ich spreche zu euch, die das Gesetz kennen. Das Gesetz hat Macht über den Menschen, solange er lebt. Zweiter, eine verheiratete Frau ist an ihren Mann gebunden. Stirbt der Mann, ist sie frei vom Gesetz des Mannes. Dritter, solange der Mann lebt, ist sie eine Ehebrecherin, wenn sie einen anderen Mann heiratet. Stirbt der Mann, ist sie frei vom Gesetz. Dann ist sie keine Ehebrecherin, wenn sie einen anderen Mann heiratet. Vierter, so seid auch ihr, Brüder, für das Gesetz gestorben. Das geschah durch den Körper von Christus. Ihr gehört jetzt einem anderen, der von den Toten auferweckt wurde. So können wir Gott gute Taten bringen. Fünfter, als wir noch nach unserer menschlichen Natur lebten, da waren die sündigen Wünsche in uns stark. Das Gesetz hat sie geweckt. Diese Wünsche führten zum Tod. Sechster, aber jetzt sind wir frei vom Gesetz. Wir sind gestorben für das, was uns gefangen hielt. Jetzt dienen wir Gott auf eine neue, geistliche Weise. Wir dienen nicht mehr nach den alten Regeln. Siebter, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Nein, auf keinen Fall. Ich hätte die Sünde nicht erkannt, wenn es das Gesetz nicht gäbe. Ich hätte auch nichts von bösen Wünschen gewusst. Das Gesetz sagt, du sollst nicht begehren. Achter, aber die Sünde hat das Gebot benutzt. Sie hat alle bösen Wünsche in mir geweckt. Ohne das Gesetz hat die Sünde keine Macht. Neunter, ich lebte einmal ohne das Gesetz. Als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Aber für mich kam der Tod. Zehnter, das Gebot sollte mir Leben bringen. Aber es brachte mir den Tod. Elfter, die Sünde hat das Gebot benutzt. Sie hat mich damit betrogen und getötet. Zwölfter, also, das Gesetz ist heilig. Das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Dreizehnter, hat das Gute mir den Tod gebracht? Nein, auf keinen Fall. Es war die Sünde. Sie sollte zeigen, was sie ist. Sie hat mir durch das Gute den Tod gebracht. So wurde die Sünde durch das Gebot noch schlimmer. 14. Wir wissen, dass das Gesetz von Gott kommt. Aber ich bin nur ein Mensch. Ich bin der Sünde ausgeliefert. 15. Ich verstehe nicht, was ich tue. Ich tue nicht das, was ich will. Ich tue das, was ich hasse. 16. Wenn ich aber etwas tue, das ich nicht will, dann zeige ich, dass das Gesetz gut ist. 17. Dann bin nicht mehr ich es, der es tut. Es ist die Sünde, die in mir lebt und es tut. 18. Ich weiß, dass in mir, also in meiner menschlichen Natur, nichts Gutes wohnt. Ich will das Gute tun, aber ich kann es nicht tun. 19. Ich tue nicht das Gute, das ich will. Ich tue das Böse, das ich nicht will. 20. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es tut. Es ist die Sünde, die in mir lebt und es tut. 21. Ich sehe also ein Gesetz in mir. Wenn ich Gutes tun will, ist das Böse bei mir. 22. In meinem Herzen stimme ich dem Gesetz Gottes gerne zu. 23. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinem Körper. Dieses Gesetz kämpft gegen das Gesetz in meinem Verstand. Es macht mich zum Gefangenen des Gesetzes der Sünde, das in meinem Körper ist. 24. Ich bin ein unglücklicher Mensch. Wer wird mich von diesem Körper des Todes befreien? 25. Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, mit meinem Herzen diene ich dem Gesetz Gottes. Aber mit meinem Körper diene ich dem Gesetz der Sünde.